probieren, doch ihr werdet niemals siegen. Für euch sind wir nur dumme Rechtsradikale, doch wir scheitern auf eure Internationale. Ihr rottet euch zusammen in den übelsten Gebäuden, um in das soziale neue Leben zu vergeuden. Eure Ideale sind die wahre Spinnerei, die Zeiten Max und Lenin sind schon lange vorbei. Scheißen auf den Frieden, Demo, schöne Steine schmeißen. Wollt ihr Anarchie mit euch nicht benutzen, denn wir sollen euch dann vor uns beschützen. Rotmann!